The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Hallo, herzlich willkommen beim Face of Death Podcast, die Folge 15. Wir haben wieder einen neuen Fall rausgesucht und ich freue mich, an der anderen Seite dieser Leitung den Hatti begrüßen zu können. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, muss ich ja sagen. Es ist zumindest für mich gerade Feierabend. Das ist schön. Ja, wir nehmen ja sonst immer in den Abendstunden auf, aber manchmal kommt alles anders, als es ist. Und das wird auch gleich bei unserem aktuellen Fall so sein, dass alles anders ist. Da kommen wir aber gleich zu. Wir können ja erstmal mit Twitter, Facebook und den Kommentaren loslegen. Kommentare, wisst ihr ja, die nicht zur Rätsellösung gehören, stellen wir ab sofort hinten an. Da haben wir, soweit ich weiß, haben wir da nur einen Kommentar. Alles andere kommt gleich. Da gab es eine kleine größere Welle. Facebook gibt es nichts Aktuelles. Es gibt nach wie vor unsere Facebook-Seite, die ihr gerne liken könnt. Und Twitter gab es neue Follower. Und nach wie vor, wenn wir einen Tweet absetzen, werden wir sehr oft retweetet und geliked, oder wir bekommen Herzchen, sind das ja jetzt, glaube ich, bei Twitter. Herzchen, ne? Ja. Früher waren es Sternchen, jetzt sind Herzchen, aber wir wissen, was gemeint ist. Ja, freue ich mich jedes Mal, wenn es dann. Ich freue mich auch und ich habe mir eben auf der Arbeit unter der Dusche was überlegt. Ich werde jetzt zur kalten Jahreszeit mal versuchen, mit ein bisschen Kunstblut und der Umgebung, die es sich hier bei mir abspielt. Vielleicht werde ich mal ein kleines Video drehen. Ich hab da so eine Idee. Das wird nichts Professionelles, aber so, dass man mal so ein bisschen was für die Twitter-Leute hat. Da freuen wir uns. Promo-Video. Ein Promotion-Video. Ja, es gab allerdings auch, ich glaube, das war ein Tweet, ich glaube, es gab auch, ich sage nicht negativ, aber es war, ich meine, es hat jemand getwittert, 14 Folgen und 7 davon mit Kindermorden ist nicht sein Ding, ne? Ich glaube, das war ein Tweet, ne? Das war ein Tweet, ja. Ich meine, schauen wir mal, wir suchen halt immer das raus, wo wir auch denken, dass es interessant ist. Es ist, ja, steht halt 50-50 im Moment, ne? Bei 14 Folgen. Ja, wobei die Frage halt immer ist, ist ein Mord interessant, aber ich meine, gut, wir haben uns das Thema Podcast halt auch gesucht. Ja gut, da gehören natürlich auch Kindermorde vielleicht zu oder Frauenmorde. Ja. Wir haben ja schon alles gehabt, perverse Ritualmorde. Heute ist eigentlich mal wieder so ein schöner Standardfall, aber der auch so ein bisschen aus dem Ruder läuft, finde ich persönlich. Aber bevor das hier ganz aus dem Ruder läuft, kann Klaus ja mal das Rätsel lösen und ich kann einfach mal sagen, warum ich es so schnell gelöst habe. Mal. Ich kann ja nochmal sagen, wie es hieß. Es war die Überschrift Geldgeiles Geflügel und die richtige Antwort ist sehr, sehr oft genannt worden. Das war, glaube ich, diesmal auch nicht so schwierig. Die richtige Lösung ist der Kaufhauserpresser Dagobert gewesen, der mit bürgerlichem Namen Arno Funke heißt. Der hat 1988 bedrohte ein Unbekannter den Kaufhauskonzern Hertie mit Bombenanschlägen und forderte 500.000 Mark. Nach einer Explosion im Kaufhaus des Westens in Berlin zahlte Hertie. 1992 hatte Dagobert, wie sich der Erpresser dann genannt hat, das ganze Geld schon soweit durchgebracht und forderte erneut 1,4 Millionen Mark, diesmal vom Karstadt-Konzern. Auf Bomben- und Brandanschläge folgte eine absurde Serie gescheiterter Geldübergaben. Also das kann man sich sehr schön in der Wikipedia anschauen, da sind die alle aufgelistet. Mal schlug die Polizei Dagobert ein Schnippchen, mal verpasste er selbst den Transfer und ist oft mit leeren Händen dann davongegangen. Ja, nicht selten kam es dabei bei ihm so mit so selbstgebastelten technischen Spielereien ums Eck. Da gibt es so die Geschichte von dem ferngesteuerten Mini-Fahrzeug. Also ganz, ganz interessant für unseren Podcast jetzt eigentlich zu groß gewesen. Deswegen bin ich froh, dass wir es als Rätsel jetzt mal hatten. Ja, 1994 wurde Dagobert gefasst und zu 9 Jahren Haft verurteilt. Alles Weitere könnt ihr gerne selber lesen, was dieser Mensch jetzt so treibt im Moment. Ja, also wir haben die Aufnahme gestoppt. Ich hatte nur geldgeiles Gemüse, Geflügel. Gemüse war was anderes, ja. Ja, das war keine Arbeit. Ich hatte nur geldgeiles Geflügel gehört und wir haben wirklich die Aufnahme gestoppt und ich habe gesagt, Dagobert, dann hast du gleich sofort gesagt, oh, war das zu einfach? Ich sage, nee, das war jetzt mal so einfach dahingesagt. Ja. Was jetzt dieses, ich sag mal, wirklich einfache Rätsel scheinbar gezeigt hat, es beschäftigt doch eine Menge Hörer oder beschäftigen sich einfach mit den Rätseln, weil wir haben nämlich insgesamt 15 richtige Lösungen. Wir wollen die nicht alle vorlesen. Die Kommentare sind freigeschaltet, gehe ich mal davon aus, ne? Ja, die sind seit heute Mittag freigeschaltet. Da könnt ihr nachlesen, was die Leute so alles geschrieben haben. Ich ratter sie einfach mal runter bei Vornamen. Carsten, Larissa, Frauke, Nicholson, Christine, Daniel, der Brombeerfalter, Gorbatz, Cross, Golf, Rebel, Markus, Alex, Flipsy, Jana, David, Andreas Fuhl und der Isopode haben alle die richtige Lösung gewusst. Und ganz genau. Wie du gerade schon gesagt, du hast gerade was sehr Nettes eingeworfen, was gesagt, für uns wäre das für den Fall eigentlich zu lang. Und hier stellt sich für mich mal die Frage, das könnt ihr uns auch mal gerne in die Kommentare schreiben oder in eine E-Mail schreiben, wäre es für euch auch mal interessant, wir haben ja gesagt, mysteriöse Kriminalfälle, es muss ja nicht immer ein Mord sein, es kann ja auch der große Postraub sein oder so. Wäre es mal interessant, dass wir uns vielleicht mal auch mit einem Fall beschäftigen, wo es mal keinen Toten gab? Ich meine, das ist jetzt nicht mit Klaus abgesprochen, aber Klaus sagte halt gerade so eben so, naja, es wäre jetzt nichts für uns, weil es zu lang war oder so. Ich meine, das hätte man auch machen können. Ich frage dich jetzt mal, wäre das jetzt für dich auch interessant oder hast du lieber immer eine Leiche? Na, für mich wären auch andere Fälle interessant. Vielleicht auch da, es gibt ja einiges auch in die Richtung Entführung, wo man dann irgendwie Lösegeldübergaben fiel, wo was schief geht und so. Also ich denke, ja, da machen wir, das ist eine gute Idee. Da machen wir mal hier so kleine Meinungsumfrage. Wir machen die nicht auf Twitter, weil die Dinger funktionieren nicht gescheit, sondern schreibt uns das so, wie Hatti schon gesagt hat, Kommentar oder ja, E-Mail oder Brieftaube. Was immer, dass wir da mal so einen kleinen Eindruck bekommen, was euch da gefallen würde. Also von mir aus können wir das gerne mal machen. Wenn ja, aber wie gesagt, scheinbar war es jetzt ja mal etwas einfacher. Und es zeigt auch wirklich, dass sich mehr als Flipsy und der Isopode sich mit unseren, weil das sind ja die beiden, die eigentlich immer lösen. Flipsy war eine Sine. Ja. Ja, ja. Und das freut uns. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Rätsel. Ich weiß aber von Klaus, es wird wieder ein bisschen schwieriger. Ja, es wird dann wieder ein bisschen schwieriger. Aber das, schauen wir mal, wie das Feedback dann ist. Wir mischen das mal bunt durch. Das ist immer mal so, mal so. Ich denke, da finden wir schon einen guten Modus. Ja, dann schauen wir uns doch mal den aktuellen neuen Fall an, den wir rausgesucht haben. Und ich habe ja auch immer so meine Einleitung, die habe ich mir eben gerade mal so ein bisschen zusammengeklöppelt, weil wie ich mir das Skript angeguckt habe, habe ich also im ersten Mal, wie ich es gelesen habe, habe ich so gedacht, oder kurz zur Erklärung muss ich sagen, es gibt keine deutschen Quellen dazu. Ist das richtig, Klaus? Es gibt nur englischsprachige Quellen? Es gibt größtenteils englischsprachige Quellen, ja. Es gibt eine deutsche, habe ich gefunden. Okay. Die nicht im Netz, sondern die im Buch. Auf Papier, in einem Buch, ja. Ja, und genau wie ich das gelesen habe, war so ganz klassisch, wie ich das gehört habe, war es für mich Eifersucht. Und Eifersucht ist ja ein häufiges Tatmotiv, wenn jemand zum Mörder wird. Und in unserem aktuellen Fall ist das anfangs auch so. Also ich habe auch wirklich gerade so gedacht, das könnte Eifersucht sein. Und ja, aber wie es so oft kommt, alles anders. Und dazu hören wir doch erstmal in den Fall hinein. 16. September 1922, es war ein kalter Abend, spazierte ein junges Pärchen in der Nähe von New Brunswick, New Jersey, eine bekannte Lovers Lane entlang und machte eine grausame Entdeckung. Sie fanden zwei Leichen, einen Mann und eine Frau. Beiden Opfern war in den Kopf geschossen worden und als man sie identifizierte, war das für die Einheimischen ein Schock. Es handelte sich bei den Leichen um Edward Hall, damals 41 Jahre alt, den Pfarrer der Episkopalkirche in New Brunswick, und Frau Eleanor Miles, 34, ein Mitglied des Kirchenchors. Sie war verheiratet mit James Miles, dem Kirchendiener. Hall und Miles hatten seit 4 Jahren eine Affäre und waren 2 Tage zuvor am 14. September ermordet worden. Ja, wenn man sich das jetzt so anhört, könnte man natürlich wirklich denken, wie ich gerade gesagt habe, ja, da gibt es einen Ehemann, der hat das rausbekommen und das könnte jetzt ein klassischer Eifersuchtsmord gewesen sein. Was mich dann noch so ein bisschen irritiert hat, die Lage der Leichen halt mit der Hand im Nacken und so, was jetzt gleich oder was ich euch gleich schildern werde, da denke ich irgendwie, das hat so ein bisschen was mit Ritual zu tun. Aber ich erzähle euch das einfach mal, wie man die Leichen aufgefunden hat. Wir steigen nämlich gleich in die Ermittlung ein. Das Szenario am Tatort war nämlich wirklich kurios. Die Füße der Leiche zeigen in Richtung eines Johannisbeer-Apfelbaums, auch besser bekannt als Paradiesapfelbaum. Halls rechter Arm berührte den Nacken der Frau und sein Panama-Hut bedeckte die Einschusswunde an seinem Kopf. Der Schusskanal ist vom rechten Ohr durch den Kopf verlaufen und die Austrittswunde war am Nacken. Edward Hall trug eine Brille und stellte unterhalb des rechten oder hatte unterhalb des rechten Knies eine Risswunde von, ja, in den Aufzeigen steht drin 127 mm. Ist jetzt nicht so entscheidend, diese 122 mm, aber es steht da drinne. Und die Leiche hatte im Gesicht und an den Händen Schürfwunden. Und was die Ermittler so ein bisschen skeptisch machte, war, man hat keine Uhr gefunden. Und ein Mensch, also wir Pfarrer, ist das sehr ungewöhnlich. Als Pfarrer hat man wohl damals eine Uhr getragen. Und ja, man ist halt einfach davon ausgegangen, dass der Mörder diese Uhr entwendet hat, also quasi auch noch so eine Art Raubmord begangen hat. Aber wie ich eingehend gesagt habe, ich habe so gedacht, so Hand hierhin und Schusswunde abgedeckt, ja, das ist jetzt nicht so klassisch Eifersuchtsdrama, das ist ja schon irgendwie, wir hatten das ja schon mal, wenn Leichen irgendwie in bestimmte Richtungen gedreht wurden und irgendwas verbogen wurde, Händen und Arm, das hatte dann ja schon immer ein bisschen was mit Ritualmord zu tun. Ihr wollt ja auch immer ganz gerne, dass wir unsere eigene Meinung machen. Es kann natürlich auch einfach sein, um das Ganze so zu vertuschen und zu sagen, okay, ich stelle da jetzt mal irgendwas nach, um halt vielleicht von mir als Täter abzulenken. Aber das. Ja, der Tatort sieht schon sehr inszeniert aus, so ja, kann man sagen. Also was da wohl auszuschließen ist, dass das irgendwas so im Affekt war. Also da war kein Streit oder denke ich mal vorher, sondern das war schon gezielt. Das sieht man vielleicht auch, wir können ja mal schauen, wie die Frau aufgefunden wurde, die Eleanor Miles. Da hatte man den linken Arm auf den rechten Oberschenkel des Pfarrers gelegt und ihr brauner Seidenschal war um ihren Nacken gewickelt. Sie trug ein blaues Kleid mit roten Punkten, schwarze Seidenstrümpfe, braune Schuhe, steht in den Akten. Weiter hatte sie einen blauen Hut aus Samt getragen, den hat man aber in der Nähe des Körpers auf dem Boden gefunden. Was bei ihr auffällig war, man hatte ihr die Kehle durchgeschnitten und in den Wunden war bereits so Maden. von Maden durchsetzt und das deutet ganz klar darauf hin, dass sie schon länger tot sein musste. Ihre Arme hatten einen blauen Fleck und es gab einen kleinen Schnitt auf der Lippe. Das ist das, was wir so rausfinden konnten. Es wurde ihr außerdem 3-mal in den Kopf geschossen. Das Ganze hat man dann erstmal ein bisschen liegen lassen, den ganzen Fall. Und 4 Jahre später kam es erst zu einer Autopsie und da hat man noch herausgefunden, dass man ihr auch die Zunge herausgeschnitten hatte. Ja. Das ist jetzt so ein Punkt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das hat man erst, man hat 4 Jahre später erst eine, ich sag mal, eine vernünftige Autopsie vollzogen und hat festgestellt, oh, man hat ihr ja die Zunge herausgeschnitten. Ja. Es steht aber auch in den Aufzeichnungen nicht drin, hat man die Leichen 4 Jahre aufgehoben? Ich meine, wenn man sie... Nein, die sind nochmal ausgegraben worden. Ich spare mir das schwere Wort. Exhuminiziert. Ja, aber kann man dann noch feststellen, dass jemand die Zunge rausgeschnitten wurde? Ich meine, ich sag mal, organische Bestandteile wie Haut, Organe, Ähnliches ist doch bis dahin verwest oder gar nicht mehr da oder auch halt von Larven, von Maden und Fliegen aufgefressen worden, aber scheinbar ja. Ging das. Und ging das noch, ja. Was mich halt auch wundert, das war 1922, beziehungsweise in dem Fall war es 1926, aber das macht keinen Unterschied. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dass man das erst wirklich 4 Jahre später festgestellt hat und warum man es auch erst 4 Jahre später gemacht hat, weil man hat laut Aufzeichnung wohl gar nicht großartig nach einem Täter gesucht. Oder hast du da Informationen gefunden, dass man gesagt hat, wir lassen jetzt mal ruhen, sind halt tot? Das ist schon das erste große Fragezeichen bei diesem Fall. Warum diese 4 Jahre Pause? Man hat ja beim Auffund der Leichen, man hat Patronenhülsen gefunden, Kaliber 32. Mhm. Und man hat um den Tatort herum Papierfetzen gefunden, also es steht sogar, die Leichen waren davon übersät und da handelte es sich um Liebesbriefe, die sich das Paar gegenseitig geschrieben hat. Und am Absatz des Schuhs von dem Pastor hatte man ihm seine eigene Visitenkarte nochmal extra dran gelehnt oder dran geheftet, um auch ganz klar schon zu sagen, es geht wirklich hier um diesen Pastor. Es wird dann berichtet, dass der Fall halt eigentlich so lange geruht hat, bis durch einen Zeitungsbericht das wieder aufgerollt worden ist, weil da hat wohl ein Dienstmädchen von der Familie Hall sich zu Wort gemeldet und hatte irgendwie mal rausgelassen, sie hätte damals die Frau vom Pastor Hall darüber informiert, dass er vorhätte, mit seiner Geliebten durchzubrennen. Außerdem erklärte sie, dass die Brüder von Frau Hall in der Nacht des Mordes eigentlich auch so in dem Bereich dieser sogenannten Lovers Lane in New Brunswick unterwegs waren. Und verschiedene andere Zeugen haben sich auch erst dann gemeldet. Warum diese lange Zeit dazwischen, das wissen wir nicht. Und das wird auch nicht irgendwo aufgeklärt, leider. Ja, ich finde es auch schon komisch. 4 Jahre, ich meine, es müssen ja auch im Jahre 1922 Ermittlungen angelaufen sein. Und jetzt aufgrund der Aussage des Dienstmädchens kommt das Ganze erst ins Rollen, 4 Jahre später. Und man hat natürlich also als Verdächtige, ich habe ja gesagt, das ist die Geschichte ist Eifersucht. Auf der einen Seite, klar, die Frau des Pfarrers, auf der anderen Seite natürlich auch der Ehemann von der Geliebten. Aber wir fangen jetzt einfach mal an und gehen mal die Verdächtigen durch. Als erstes, wie gesagt, die Frau des Pfarrers, Frances Hall, zum damaligen Zeitpunkt 38, war die Frau des Pfarrers und wurde am 28. Juli 1926 des Mordes angeklagt. Sie hat von der Affäre ihres Mannes gewusst. Außerdem hatte sie ihren Mann als verschwunden war, mehrere Menschen erzählt, dass das Paar möglicherweise tot war. In dem Moment hat sie sich ja wahrscheinlich verdächtig gemacht. wie man damals verfahren ist von der Staatsanwaltschaft oder vom Richter her, dass man einfach sagt, okay, sie hat die Aussage getroffen, okay, das Paar ist möglicherweise tot, dann hat man vielleicht ihr angehängt und hat gesagt, ja, pass mal auf, okay, wenn du das so genau weißt, dann bist du ja auch schuldig. Ich nehme mir noch den zweiten Verdächtigen, Henry Stevens, 52, das ist nämlich der ältere Bruder von Francis Hall, der wurde zusammen mit seiner Schwester inhaftiert, also sprich Francis Hall und Henry Stevens wurden inhaftiert. Er war im Ort allgemein anerkannt und ein professioneller Scharfschütze und sein blutbeflecktes Taschentuch, gekennzeichnet durch ein S für Stevens, wurde in der Nähe des Tatorts gefunden und der Polizei übergeben. Jetzt weiß ich natürlich nicht und das wird Klaus auch nicht wissen, da müsste man wirklich mal Forensiker fragen, wie man im Jahre 1926 DNA-Abgleiche oder Abgleiche von Blut machen konnte, ob das Blut vom Opfer stammt oder von eins der Opfer stammt. Das weiß ich nicht, ob das im Jahre 1926 schon möglich war, weil das wird auch in unseren Aufzeichnungen nicht wirklich geschildert und man kann halt wirklich nur Mutmaßungen annehmen, keine Verschwörungstheorien, man kann es halt nur annehmen, aber ich meine, Taschentuch mit dem S für Stevens und Blut da, das liegt schon sehr, sehr nah, aber wir haben ja noch ein paar mehr Verdächtige. Ja, also eine Information zur Blutuntersuchung haben wir leider nicht an der Stelle, das stimmt. Der nächste Verdächtige, den wir haben, ist William Willie Stevens, 50 Jahre alt. William ist ein weiterer Bruder von Francis Hall und den hatte man auch gleich mitverhaftet. Er wird beschrieben als geistig zurückgeblieben und am Morgen nach der Ermordung erklärte er dem Dienstmädchen der Halls, letzte Nacht wäre etwas Schreckliches passiert. Dann nehme ich noch dazu Henry Carpenter, 40. Carpenter war ein bekannter New Yorker Börsenmakler und der Cousin von Francis Hall. Er war einer der Hauptverdächtigen. Die Vorwürfe wurden jedoch später wieder fallen gelassen aus Mangel an Beweisen. Das muss ich ehrlich sagen, wie der da mit reingeraten ist in diese ganze Geschichte, habe ich nicht ganz verstanden. Wie ging es dir da an der Ecke? Da ist so ein bisschen arg schwammig da irgendwie die Geschichte. Okay, er war der Cousin und er war Börsenmakler. Das ist natürlich schon mal so auch so eine Geschichte. Deine Frage war, wie ich dazu stehe. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen schwierig, weil die Aufzeichnungen, die man im Netz findet, sind sehr, sehr schwammig. Du hast Aufzeichnungen in einem Buch, aber die werden sich auch an den englischsprachigen Blogbeiträgen oder Internetrecherchen hochhangeln. Es gibt da wirklich nicht viel Information zu, aber ja. Dieser Fall. Der ist komisch, dass der dazwischen. Ja, aber der Wunsch der Hörer ist ja auch immer wieder, dass wir auch mal so unsere eigenen Meinungen mit reinbringen und dann. So ein Fall bringt das natürlich so ein bisschen ins Rollen, dass wir da unsere eigenen Meinungen reinbringen können, weil es gibt wirklich nicht mehr Informationen. Man kann jetzt natürlich ein bisschen rumspinnen. Der Henry Carpenter, ich meine, hat vielleicht gesagt, okay, ich stehe zu meiner Cousine. Ich weiß, dass mein, wie heißt denn das? Schwib-Cousin, heißt es so? Heißt es so, ne? Schwib-Cousin? Weiß ich, das Schwib-Schwager. Das kann ich schlecht mit dem. Ja, keine Ahnung. Ich sag jetzt mal, mein Schwib-Cousin, dass der ein Verhältnis hat, das kann man jetzt alles mal so ein bisschen rumspekulieren. Da gibt's ja noch einen Verdächtigen, den wir ganz hinten angestellt haben, der ja auch super eifersüchtig sein könnte und das ist James Miles. Da gibt's auch gar nicht so viele Informationen, das ist nämlich der Ehemann von der Eleanor Miles und der wurde niemals ernsthaft verdächtigt in Betracht gezogen. Er war ein hart arbeitender Mann, der sich als Kirchendiener betätigte und der war noch Hausmeister in der örtlichen Schule und in der Tatnacht ging er zweimal in die Kirche, um seine Frau zu suchen. Ja, das, da würde ich sagen, der hat halt als einziger ein gescheites Alibi, wenn er da in der Kirche vielleicht auch gesehen worden ist. Und ja, aber die Frage stellt sich natürlich auch, man kann natürlich auch eine Menge versuchen zu vertuschen. Ich meine, wenn wir uns an den Anfang zurückerinnern, die Leichen wurden hinpräsentiert, eine Hand hierhin, der Hut deckt das ab und das Bein wurde so angewinkelt. Ich meine, warum gehe ich nicht mal eben in eine Kirche, damit mich da vielleicht irgendeiner sieht? Ich meine, es ist ja auch so, dass Leute in die Kirche gehen zum Beten und dass man sagt, okay, ja, den habe ich gesehen, ich war am Beten und der war da. Und ja, und man hat ihn halt einfach als nicht Tatverdächtigen ernst genommen. Ja. Ich meine, wenn wir uns erinnern, ich meine, wer regelmäßiger Hörer unseres Podcasts ist, der weiß, wir hatten Fälle aus dieser Zeit schon. Da waren in der einen oder anderen Region war die Polizei, naja, ich sag mal, stellenweise pfiffiger. Ich meine, wir treten halt immer in das Fettnäpfchen, dass bei irgendeinem Fall, dass die Polizei immer ganz, ganz viel, ich nenne es mal Murks macht oder so. Aber hier ich weiß nicht, ganz viel Murks gemacht worden. Ich meine, die Frau hat eine Aussage getroffen, bla bla bla, die beiden sind tot und man hat gesagt, so, alles klar, du wirst inhaftiert. Aber das Ganze muss man natürlich auch in einer Gerichtsverhandlung festhalten und dazu kommen wir jetzt mal. Ja, die Gerichtsverhandlung begann am 3. November 1926 in Somerville, in New Jersey. Und sie dauerte einen Monat. Mehr nicht. Zahlreiche Zeitungen und Radio waren natürlich da und haben darüber berichtet. Und die Staatsanwaltschaft argumentierte so: Francis Hall sei aus einer wohlhabenden und einflussreichen Familie und hatte einen untreuen Ehemann und den hätte sie mit Hilfe ihrer Brüder umgebracht. William hätte die Waffe besorgt und Henry, wir erinnern uns, das ist der Scharfschütze, hätte geschossen. Eine Untersuchung von Williams Waffe ergab jedoch, dass diese kaputt war und gar keine Schüsse mehr abgeben konnte. So, soweit mal die Sachlage. Ich habe am Ende dieser, später habe ich diesmal wieder ein paar Fragen notiert, die so aufkommen, wenn man den Fall sich so anhört. Wir sollten uns jetzt schon mal kurz nur mal merken, die Familie Hall, wie es da so schön steht, war sehr wohlhabend und sehr einflussreich. Das sollten wir schon mal so, sag ich mal, so auf so einen kleinen gelben Zettel uns mal schon mal irgendwo hinheften. Da kommen wir später nochmal drauf. Ob die Hauptzeugin wohlhabend war, weiß man nicht. Zumindest wird sie als in den Aufzeichnungen als Schweinefrau bezeichnet. Jane Gibson, zum damaligen Zeitpunkt 50 Jahre, hatte widersprüchliche Aussagen getroffen als Hauptzeugin. Und sie züchtete halt Schweine, deswegen halt auch die Schweinefrau. Sie habe oder sie hat erzählt, dass sie jemand im Kornfeld in der Nähe dieses Johannesapfelbaums gesehen hat und hat gedacht, dass man ihr Getreide klauen wollte, also das, was sie für ihre Schweinezucht benötigte. Und dann ist sie mit dem Pferd dorthin geritten und hat dort zwei Männer und zwei Frauen gesehen, die miteinander gestritten haben. Eine Frauenstimme hätte gesagt, erkläre diese Briefe. Eine andere Frau hätte geschrien, nein. Und Henry, dann seien drei Schüsse gefallen. Also der Name Henry ist wohl schon mal gefallen. Wir erinnern uns, Henry ist der Cousin, wo wir gerade überlegt haben, wie ist denn der da reingeraten? Ist der jetzt wirklich da hineingeraten, weil er der Cousin der der Frau des Pfarrers ist oder ja, das findet man auch nicht. Da kann man jetzt wirklich mal so ein bisschen rumspinnen, wie das gelaufen ist. Aber zwei Männer, zwei Frauen. Wenn wir jetzt die beiden Männer nehmen, das wäre dann der Pfarrer und das wäre dann der Henry, der Cousin. Zwei Frauen, das wäre die halt das Opfer und das wäre halt die Frau des Pfarrers. Somit würde ja zumindest die Brüder von der Pfarrersfrau, die würden dann ja rausfallen eigentlich. Die wären zumindest nicht von der sogenannten Schweinefrau. Das ist nebenbei ein Begriff, den sich die Presse hat einfallen lassen für diese Zeugin. Ist in ihrer Aussage nicht drin. Was sie noch berichtet, sie hätte gehört, wie jemand dann nach dem Schuss ins Gras gefallen wäre. Da bin ich ein bisschen aufmerksam geworden, weil wir haben vorhin gehört, dass die Mrs. Miles eine Schnittwunde am Hals hatte, die wohl auch schon älteren Datums war. Also das würde für mich dann auch nicht zusammenpassen, weil die wird ja nicht nochmal umfallen, wenn sie schon tot ist an der Stelle. Eine Sache, wo ich vorhin auch gar nicht drauf angegangen bin, du hast ja gerade angesprochen, Kehle durchschnitten oder so und da waren schon die Maden drin. Also, und dann wurde auch noch geschossen. Die Frage ist jetzt, das hat man natürlich auch nicht gesagt, was war denn jetzt die Todesursache? Waren die Schüsse jetzt die Todesursache? War der Schnitt durch die Kehle die Todesursache? Ist beides gleichzeitig? Ja, es wird leider nicht erwähnt. Ich meine, ich nehme mal an, bei der Frau war es der Schnitt durch die Kehle, nehme ich mal an. Und die, ja, ja, die Schüsse du waren dann, postmortem. Ja, du verblutest halt relativ schnell. Aber weil sonst hätte ja dieser Madenbefall auch an den Schusswunden irgendwo sein müssen. Wie gesagt, ja, ich kann da auch nur. Man spricht aber, das hat mich halt auch. Das hat mich halt auch irritiert. Man spricht halt auch nur vom Madenbefall an der Kehle. Also Madenbefall am Ihm wird nicht geschildert. Weiß man natürlich auch nicht, ob es so war. Aber das sind auch so Sachen, die sind alles so widersprüchlich und wir kommen jetzt vielleicht nochmal dazu, dass am ersten Tag der Verhandlung brach die Zeugin Gibson Magenschmerzen zusammen, also die Schweinefrau ist zusammengebrochen und zwei Wochen später wurde sie auf einer Trage in den Gerichtssaal gebracht und sollte dort Menschen identifizieren, die sie im Kornfeld gesehen hat. Und als man sie in den Gerichtssaal brachte, schrie Jane Gabes Mutter, das heißt die Mutter von ihr war auch anwesend, sie ist eine Lügnerin, das wird sie immer bleiben. Jane Gibson widerruft daraufhin ihre komplette Aussage. Das heißt also, alles, was wir gerade gehört haben, die Geschichte, dass sie zwei Männer, zwei Frauen gesehen hat und gehört hat, dass sie gestritten haben, hat sie in diesem Fall widerrufen. Dieses Widerrufen der Aussage, die ist ja da quasi von ihrer eigenen Mutter unglaubwürdig gemacht worden, aber sowas von an der Stelle, ne? Naja, klar. Weil sie ist das kann man nachlesen, durch den Beruf, den sie hat und durch ihre soziale Stellung ist sie von der Presse sowieso schon immer so ein bisschen belächelt worden. Das ging wohl auch so Richtung, naja, ob sich da jemand wichtig tun will oder nicht und dann von der eigenen Mutter noch so denunziert zu werden, dann da im Gerichtssaal. Das ist eine komische Art und Weise. Komisch und von der Umgangsweise her auch seltsam ist, was mit dieser Visitenkarte passiert ist. Und zwar wird berichtet, dass die Staatsanwaltschaft damit sehr unvorsichtig vorgegangen ist, obwohl Williams Halls Abdrücke drauf waren, der soll ja angeblich die Waffe besorgt haben, konnte man damit nichts mehr anfangen, weil die Experten haben erklärt, da waren nicht nur seine, da waren unendlich viele drauf. Scheinbar ist diese Visitenkarte bei den Schaulustigen rumgereicht worden. So jeder mal drauf geguckt. Ja, und dann gab es noch drei Zeugen, die den mutmaßlichen Schützen Henry Stevens zur Tatzeit beim Fischen gesehen haben wollen, und zwar ziemlich weit weg vom tatsächlichen Tatort. Nach einer fünfstündigen Beratungszeit erklärte das Gericht dann die drei Angeklagten am 3. Dezember 1926 für nicht schuldig. Ja, das ist alles jetzt ein bisschen verworren und die Hörer werden jetzt denken, ach du Schande, was ist denn jetzt los? Ja. Wir haben zwei Leichen, wo man ganz klar vermuten kann, dort sind Tatmotive Eifersucht im Vordergrund. Zumindest ist es meine Vermutung und ich glaube auch Klaus seine Vermutung. Definitiv. Dann hat man natürlich so ein paar Fragen oder kann man sich ein paar Fragen stellen. Was ich gesagt habe, wir kennen das ja schon von Ritualmord, dass man die Leichen komisch positioniert hat. Klaus hat ja gesagt, okay, man hat die Leichen so positioniert, um halt in irgendeiner Weise davon abzulenken, dass man als Täter in Frage kommt. Deswegen habe ich ja gesagt, na gut, Leichen positionieren, das kann schon so eine Ritualsache sein. Dann kann man sich als nächste Frage natürlich auch stellen, warum stellt der Mörder Edward Halls diese Visitenkarte aus? Also das ist auch so eine völlig schwammige Sache. Genauso schwammig ist auch die Sache, warum wurden die Liebespaare des Briefes zerrissen und über den toten Körper verstreut. Also ich würde jetzt einfach mal so sagen, wenn ich mir jetzt in die Lage versetze, ich bin kein Mörder, also wenn mich jetzt meine Frau betrügen würde, ich würde jetzt nicht zum Mörder werden. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht noch so ein Wutanfall ist, hier, das sind eure Briefe, verreckt oder was weiß ich, keine Ahnung. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das so, wie sagt man so schön, im Affekt geschehen ist. Das könnte ich mir so vorstellen. Jo, aber dann noch die so wirklich drüber streuen. Also das ganze Szenario ist halt irgendwie so aussagekräftig, auch mit gerade diesen das zu machen an diesem Paradiesapfelbaum, also so den Pfarrer mit einer Geliebten, ich sag mal so Richtung Sündenfall, in der Kirche hat man gar nicht weiter geschaut, ne? Ob da außer dem Mann von der Hall, von der Miles noch irgendjemand in Frage käme. Und ich frage mich auch wirklich, warum sind die Ermittler da nicht tiefer gegangen und haben nachgeschaut? Es wird nirgendwo wieder dann darüber gesprochen, über diese Positionierung der Leichen. Dasselbe gilt für die Aussage von dem Dienstmädchen, dass sie erstmal gesagt hat, dass William ihr gesagt hat, es ist was Schlimmes spaziert, es ist was Schlimmes passiert. Da ist man nicht weiter nachgegangen und auch was die Schweinefrau gesagt hat, auch wenn sie es dann hinterher widerrufen hat, weil sie durch ihre Mutter unglaubwürdig ist, da müsste ich doch als Ermittler trotzdem weiter forschen. Also das ist schon, ja, die Staatsanwaltschaft hat dann eigentlich keine Chance mehr gehabt an der Stelle. Ich denke mal, die Geschworenen waren durch die Beweisführung wahrscheinlich schon mal negativ beeinflusst, weil das so drunter und drüber ging. Ja, und dann tatsächlich immer noch die Frage, die im Raum steht, inwieweit spielt diese soziale Stellung von der Frances Hall da eigentlich noch mit rein in diese ganze Geschichte? Die Frage stellt sich natürlich auch wirklich, also wenn es dann halt Verhältnisse gewesen sind, dass man sagt, wohlhabend, viel Geld. Ich meine, wir haben ja gesagt, der Mordfall ist im Jahre 1922 geschehen. 4 Jahre später, im Jahr 26, ist der Fall aufgerollt worden, weil es einen Zeitungsbericht gab. Jetzt kann man natürlich mal überlegen, wenn sie wirklich wohlhabend war, gab es im Jahre 1922 schon vielleicht sogar irgendwelche Geldzahlungen, dass man gesagt hat, pass mal auf hier, Ruhe im Karton, gar nicht weitergehen, die beiden sind tot, wir wollen keine Ermittlungen hinsichtlich der Geschichte, mein Mann ist tot, meine Frau ist tot, das passt alles in irgendeiner Weise. Bestechung ist ja damals mit Sicherheit schon gang und gäbe gewesen, kann heute natürlich genauso gewesen sein. Warum soll im Jahre 1922, also in dem Jahr, als die Morde geschehen, warum soll man da nicht auch schon in irgendeiner Weise mit Bestechung gespielt haben? Und ja, das Ganze nimmt dann nochmal so ein bisschen Fahrt auf, dass Frances Hall diverse Zeitungshäuser verklagt hat. Wegen über Nachrede und Rufschädigung. Und noch lange Zeit galt dieser Fall als einer der spektakulärsten Fälle der USA, was die Aufmerksamkeit in den Medien betrifft. Und die Medien wurden wahrscheinlich, wie gesagt, das sind alles nur Mutmaßungen. Ich meine, wir haben ja gesagt, keine Verschwörungstheorien, aber man hat ja gesagt, man möchte immer ganz gerne unsere Meinung haben. Also ich bin halt wirklich der Meinung, dass man vielleicht da irgendwelche Leute damals geschmiert hat, Richter, Polizei, Staatsanwaltschaft. Man hat wahrscheinlich aber vielleicht vergessen, die Zeitungen zu schmieren. Und umso erstaunlicher ist, dass es dazu überhaupt kaum Informationen gibt. Es gibt halt nur Vermutungen, dass sich die Familie Horn mit den Zeitungsverlegern damals dahingehend dann geeinigt hat, möglichst viele der Berichte verschwinden zu lassen. Wahrscheinlich ist dann erst Geld geflossen. Die Annahme liegt nahe, ja, weil es wirklich kaum Informationen gibt, aber die Informationen, die wir haben, da steht drin, steht ja sogar der spektakulärste Fall bis dahin gewesen, der war dann nur noch getoppt worden 1932, wo das Lindbergh-Baby verschwunden ist. Ne? Und es gibt so wenig Informationen, wenn das doch so ein spektakulärer Fall in den Medien gewesen sein soll. Das fand ich schon sehr interessant auch an dieser ganzen Geschichte hier. Ja, aber das zeigt mal wieder, dass wir hatten ja auch so Mutmaßungen, oder es gab ja auch Mutmaßungen damals, ich weiß gar nicht, welche Folge es war, das ging ja um die Nitribit. Da hat man ja auch gesagt, na ja, da könnte auch Geld geflossen sein, und das könnte halt auch in diesem Fall so gewesen sein. Aber für uns ist zumindest der Fall abgeschlossen. Ihr habt mal so ein bisschen, vielleicht in diesem Fall mal ein bisschen mehr Meinung von uns bekommen, was wir so denken. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns da auch mal die eine oder andere Meinung zu. Erzählen wir dann natürlich gerne in der nächsten Folge. Und ja, ich denke mal, der Fall ist an dieser Stelle abgeschlossen. Ja, der ist abgeschlossen und er ist offiziell ungeklärt, dadurch, dass es nur Freisprüche gab. Das heißt, es ist ja niemand verurteilt worden. Jo, in diesem Fall sind wir nicht weitergekommen. Aber im letzten Fall, oder zum letzten Fall, es gab nämlich noch einen Kommentar, der kein Lösungskommentar war, sondern ein ein einfach positiver Kommentar war. Und zwar: genialer Podcast. Macht echt Spaß, euch zuzuhören. Macht weiter so. Mit freundlichen Grüßen, der Kerkermeister. Schreibt uns Hans Wied. Ja, ganz, ganz lieben Dank dafür. Wir grüßen den Kerkermeister an der Stelle. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare was rein, was euch vielleicht zu diesem Fall bewegt, was euch interessiert. Oder wie gesagt, was wir am Anfang gesagt haben, schreibt doch einfach in den Kommentar rein. Sollen wir mal einen Fall nehmen, wo es mal keine Leiche gab? Eine Entführung oder, keine Ahnung, der spektakuläre Raub oder irgend sowas? Aber Das wollte ich noch gerne mich auch noch bedanken. Also auch über Twitter sind tatsächlich die ein oder anderen Ideen reingekommen. Das können wir jetzt am Ende, haben wir ja ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen. Dafür auch sehr vielen Dank. Das werde ich mal sichten. Da kam der ein oder andere Link, ob das für uns interessant sein könnte oder nicht. Und da freue ich mich auch. Das hilft beim Raussuchen natürlich, wenn wir da so einen Input kriegen. Das ist schon sehr, sehr toll. Ich kann mich erinnern, Das kam schon zwei oder drei Mal, und ich glaube, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Wir müssen dann wirklich dann doch mal vielleicht in deine Heimat gehen, wo du gerade lebst, und müssen uns dann doch mal mit dem Hinterkaifack, oder wie heißt es, Kaifack? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, meinst du, dass wir den auch nochmal anschauen sollten? Ja, es gibt ja die Kollegen, die Huxilla-Kollegen haben das schon mal gemacht. Die haben das zusammen mit der Lydia Benig, die wir auch schon das öfter mal erwähnt haben, mal auseinanderklammern. Aber vielleicht werden wir uns diesen Fall mal einfach annehmen und können das einfach mal aus unserer Sichtweise erzählen. Aber was jetzt vielleicht mal ganz interessant ist, die Sichtweise des neuen Krimi-Rätsels aus Klaus seiner Sicht. Und dann können wir nämlich alle miträtseln. Klaus. Ja, es gibt wieder was zum Rätseln. Die Überschrift ist dieses Mal: krasser Karnevalist. Ein Mann schmückt sich mit fremden Federn. Dafür wandert er lebenslang in die Klapsmühle. Okay, Dagobert, Federn, Geflügel hatten wir beim letzten Mal. Das ist nicht die Lösung. Nee, das ist er diesmal nicht. Aber diesmal sage ich auch nicht viel mehr dazu, weil diesmal ist es halt einfach mal wieder ein bisschen schwieriger, denke ich. Ja, dann sage ich an dieser Stelle einfach erstmal ganz lieben Dank, Klaus, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über Kriminalfälle oder über einen Kriminalfall zu reden, der auch für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregt. Und ich sage von meiner Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich sage auch vielen Dank. Immer sehr gerne. Und ihr passt auf euch auf. Servus. Case closed.